Kundgabe 4754a. Empfangen durch Bertha Dodder am 5.10.1949. Hilfe der Lichtwesen. Geistige Knechtschaft. Die Bereitschaft, mir zu dienen, wird von den Lichtwesen überaus freudig unterstützt. Und so kann jede Bitte, besonders geistiger Arbeit betreffend, an sie gerichtet werden. Denn den Wesen des Lichtes liegt die Zuführung der Wahrheit an die ihnen anvertrauten Erdenmenschen ob. Und daher ist ihnen jede Kraft auf Erden willkommen, die ihnen hilft, mit jenen Schützlingen in Fühlung zu kommen. Es bleibt aber dennoch den Menschen überlassen, mit den Lichtwesen in Verbindung zu treten durch Gedanken oder Anruf, ansonsten sie sich nicht helfend betätigen können, da sie die Willensfreiheit der Menschen achten. Sie sind jedoch stets in der Nähe ihrer Schützlinge und lenken deren Gedanken in das geistige Reich, es erkennend, wenn sich der Mensch dazu hingezogen fühlt und nun die bewusste Verbindung mit dem geistigen Reich einsetzt. Dann können sie ihn unterstützen in jeder Weise.